Er schreibt ein Lied für sie und weiß nicht, was er singen soll. Er reimt ein Gedicht für sie und weiß nicht, was er sagen soll. Macht sich ein Bild von ihr und weiß nicht, was er malen soll. Er kauft ein Geschenk für sie und weiß gar nicht, was er schenken soll. Sie ist natürlich in ihrer Art, harmonisch, wenn man sie mit schönem Part, melodisch, wenn man sie zum Klingen bringt und so wundervoll, wenn man mit ihr singt. Liebevoll und hell wie Licht, mit einem Klang so schön und schlicht. Kein böser Gedanke mehr in ihm, wenn er sie zeichnet am Klavier. Sie ist natürlich in ihrer Art, harmonisch, wenn man sie mit schönem, melodisch, wenn man sie zum Klingen bringt und so wundervoll, wenn man mit ihr singt. Annalena, Annalena, Annalena. Liebevoll und hell wie Licht, mit einem Klang so schön und schlicht. Kein böser Gedanke mehr in ihm, wenn er sie zeichnet am Klavier. Annalena, Annalena, Annalena.